1. Glücklich ist Dürgenich, der sich nicht von den Übersugungen Gott loser Menschen lei ten last, den Lebensweg von Sunden Maideten sich nicht dem Christ der Anschließt, die Uber an der Spot 10. 2. Stattdessen findet er tief Freud und den Geboten des Herrn und setzt sich so allem Tag als Orchen der Nacht intensive mit dessen Gesetz auseinander, amis zu verinnerlichen. 3. Ein solcher Mensch gleicht einem Baum, der an Wasserlaufen geflant wird, zur rechten Zeit sein Frucht ertragt und dessen Blätter niemals verwelken, so dass all sein Handeln von Erfolg gekrönt ist. 4. Im Gegensatz dazu haben die Gottlosen keinen Bestand, dasi der Wertlosen Spruch Arnon, die vom Wind in all Richtungen davongetragen wird. 5. Aus diesem Grund werden die Gottlosen im abschließenden Urteil nicht standhalten können, und auch die Sünder werden keinen Platz in der Gemeinschaft der Gerechten finden. 6. Waren der Herr den Lebensweg der Gerechten aufmerksam begleitet und schützt, führt der Weg der Gottlosen letztlich in die Bedeutungslosigkeit und den Untergang.